Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Natascha Konopitzky. Der Kabarettist und Schauspieler Otto Grünmandl wurde vor 100 Jahren in Hall in Tirol geboren. Der gerne als Meister des höheren Blödsinns bezeichnete Grünmandl gilt als der erste moderne Solokabarettist Österreichs und war sowohl als Schriftsteller als auch als Hörspiel- und Bühnenautor tätig. Sein Sohn Florian Grünmandl recherchierte die Herkunftsgeschichte des Vaters und seiner Familie und erzählt davon in dem Hörspiel Uherský Brod, ein ferner Name, das wir Ihnen heute präsentieren. Der Autor und Regisseur Florian Grünmandl trifft in Uherský Brod auf einen Cousin aus Israel, der ihm hilft, den Schicksalen seiner Familienmitglieder näher zu kommen. Briefe, Berichte, Dokumente und von Florian Grünmandl geführte Interviews sind die Basis für dieses Hörspiel, das ein Dokument der Geschichte einer jüdischen Familie im 20. Jahrhundert ist. Uherský Brod ist der Name jenes Ortes in Mähren, aus dem die Familie Grünmandl stammt. Hören Sie nun Uherský Brod von Florian Grünmandl. Uherský Brod. Hörspiel von Florian Grünmandl. Mit Julia Gschnitzer, Joachim Bismayer und Helmut A. Häusler. Ich, Stimme einer Mutter, einer Gerechten, die einer Schwester. Ich des Sohnes, des Überlebenden, des Bruders, des gefundenen Kindes. Ich des Suchenden, des Entdeckenden und dennoch nie Verstehenden. Ich ein Letzter, ich ein ferner Name. Meiner lieben Mutter, wie gut du zu mir bist, mein liebes Mütterchen. Kleider, Schuhe gabst du mir und du hast mich erzogen. Ich danke dir für alles, mein liebes Mütterchen. Ich werde immer gut sein. Du wirst sehen, auch brav. Es war. Es war gewiss so. War es wirklich so? So war es. So muss es gewesen sein. War es so? Es war, wie es war. War es nicht so? Es war einmal. Das Eingangstor warf einen U-förmigen Schatten. Kurz blieben sie stehen, bevor sie sich, parallel nebeneinander gehend, durch das hohe Gras bewegten. Von oben betrachtet sah es so aus, als wären sie Ü-Striche, die langsam über grünes Papier wanderten. Das Schatten U sozusagen hinter sich ließen, ihm abhanden kamen. In der Mitte dieses unbeschriebenen Blattes erschienen Punkte, wurden immer mehr hin zum rechten Rand, manche in Reih und Glied, eng aneinandergesetzt, manche beliebig hingeworfen auf diesem seltsamen Schriftstück. Dazwischen bewegten sie sich, umkreisten die Punkte, blieben davor stehen, sehr langsam, dem Tempo eines Kindes gleich, das hochkonzentriert seinen Bleistift hält und ein Ü, ein Ä oder ein Ö zu schreiben versucht. es immer wieder aufs Neue versucht, noch schöner, noch schneller, bis ihm aufgrund des steigenden Druckes die Bleistiftmine bricht. Ü, ä, ö. Ü, ä, ö. Ü, ä, ö. Ü, ä, ö. Der unbeabsichtigte Schlusspunkt einer Schreibübung. Das Kind erschrickt, denn er war nicht zu erwarten. Der Knacks, der Punkt, das unverhoffte Aus. Ja, irgendwann ist alles zu Ende geschrieben. Genau genommen waren es Endpunkte, zwischen denen sich die beiden Männer bewegten, auf einem von hohem Gras überwucherten Gräberfeld. Beide suchten einen Namen, nicht Schmue letzter Groschen, Lea Weiß oder Jakob Schwarz. Sie suchten den einen, der sie verband. Auf den Grabsteinen stand, wann geboren, wann gestorben, mitunter Titel, Beruf. Wen liebten diese Menschen? Worüber lachten? Weinten sie? Fragte der Jüngere sich. Dem Älteren genügte das Wissen, dass sie es taten. Gelang es, den einen Stein zu finden in dieser satten, wuchernden Vegetation? Wie lang würde es dauern? Von oben betrachtet würde sich im Laufe des Sommers dieses grüne Blatt Papier, dieser Buchdeckel, diese erste und letzte Seite, auf der sie nach Anhaltspunkten suchten, bräunlich verfärben, um sich dann in ein strahlendes Weiß zu wandeln. Die Punkte darauf würden verschwinden, ausradiert werden und erst langsam im Frühling wieder hervortreten. Fragil, wie die blassen Buchstaben eines alten Briefes auf vergilbtem Papier. Ja, das ist die Schrift meines Vaters. Er hat den Brief an meinen Großvater 1948 geschickt. Beide waren Cousins. Du trägst einen fernen Namen, den aus meiner Kindheit. Hätte nicht erwartet, ihn noch einmal zu hören. Wir sind Cousins. Ich im dritten Grad hin zu dir, du im zweiten hin zu meinem Großvater. Mach's nicht kompliziert, wir sind Cousins. Warum habt ihr den Familiennamen geändert? Wir haben den Familiennamen unserer Retterin angenommen. Ich habe sogar den Vornamen in Bratislava gelassen. Aus Paul, Pavel wurde Chaim. In Israel angekommen, hat mir ein Beamter diesen Namen verpasst. Später, als meine Eltern nachgekommen sind, haben sie meinen neuen Namen akzeptiert. Sie sind nicht zugleich mit dir ausgewandert? Die haben noch gewartet, gehofft. Worauf? Dass meine Schwester nach Hause kommt. Das Kind, das dein Vater im Brief erwähnt? Ja, das teure Kind, wie er sie im Brief nennt, hieß Gerti und war meine ältere Schwester. Der Brief, über den die beiden Männer sprachen, tausende Kilometer voneinander entfernt, der eine saß in seinem klimatisierten Büro in Haifa, der andere in Hall in Tirol. Dieser Brief war eine Seite lang, komprimierte wenige Jahre wie im Zeitraffer, dampfte die Ereignisse ein, schnörkellos, kurz gefasst, nüchtern. Er war der Ausgangspunkt, der Grund ihrer Verbindung, der Anlass, sich kennenzulernen. Recherche im Internet, dieser Bibliothek von Babel, brachte den erhofften Treffer. Such darin nach Krankheiten, du wirst sie finden. Such darin nach Verwandten, du wirst sie finden. Über E-Mail kommunizierten sie vorerst in Englisch, dann Deutsch. Schließlich folgte ein erstes Telefonat. Der Brief war datiert mit Bratislava, 7. Juni 1948. Lieber Alfred, groß war die Überraschung, als ich die Nachricht erhielt, dass ein Grünmandel nach meinem Vater Erkundigungen einzieht. Ich bin ein Sohn von Hermann, heute 43 Jahre alt, und glaube, dass mein Vater ein Onkel von dir war. Und so bist du ein Cousin von mir. Denn ich nehme an, dass du ein Sohn von Onkel Leopold bist. Nun, ich hoffe, dass es so ist, und will anfangen mit dem Bericht über unsere unglückliche Familie. Nun, im Jahre 1918, da man uns in Gbeli ausgeplündert und vertrieben hat, sind wir nach Bratislava übersiedelt mit zwei älteren Brüdern und einer Schwester. Wir waren alle glücklich, bis im Jahre 1939 das Schicksal unseren teuren Vater entriss. Er starb nach einigen Wochen an Gehirnblutung. Heute bin ich froh, dass er schon im Jahre 1939 starb, dass er hier begraben ist und ihn nicht das Schicksal der anderen Lieben erreicht hat. Es kamen nachher die schwersten Tage und haben uns in dem fürchterlichen Jahr 1942 mit viel Glück alle gerettet. Damals wurde hier, was Jude ist und erwischt wurde, in die Gaskammer nach Polen verschickt. Mich erreichte das Schicksal auch, mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern. Zum Glück wurden wir im letzten Augenblick durch eine Persönlichkeit vom Zuge herausgerissen. Dann kam das Jahr 1944, wo eine Rettung nicht mehr möglich war, da die Deportierung die Deutschen übernommen haben. Alles wurde eingefangen und nur durch ein Wunder, der sich retten konnte. So wurden die teure Mutter, meine zwei Brüder, mein teures Kind und die Schwester erwischt und von welchen niemand außer der Schwester zurückkehrte. So wurde die ganze Familie ausgemordet. Nun weißt du schon fast alles von uns und bitte dich, mir recht viel von dir zu schreiben, hoffe aber, viel Besseres zu hören. Außer uns ist kein Grünmandel mehr am Leben. Sei herzlich gegrüßt von mir und meiner Frau, Wladimir. Interessant zu lesen, was mein Großvater deinem Vater erzählt hat. Ja, das wäre es. Aber diesen Brief habe ich leider nicht. Wie so vieles ging er über die Jahre verloren. Hätte ich von diesem Zweig der Familie gewusst, hätte ich mich gemeldet. Aber ich denke, wir treffen uns ja bald und können uns die offenen Fragen, so hoffe ich, beantworten. Meine Ankunft in Wien wird der 3. Mai sein. Das Ticket habe ich schon. Ich freue mich schon sehr. Ich mich auch. Und bis dahin bleib mir schön brav, lieber Cousin. Mit dieser Floskel pflegte Chaim alle Anrufe zu beenden und ließ Florian schmunzelnd zurück. Dennoch kamen Zweifel in ihm auf. Würden sich alle Fragen beantworten lassen, die dieser Brief aufwarf? Der Antwortbrief existierte nicht mehr. Wie detailliert wäre er ausgefallen? Hätte er die Lücken in seiner Familienchronik geschlossen? Er schloss die Augen, spürte, fühlte und malte sich aus, was in dem Brief gestanden wäre. Das Reale floss in das Fiktionale. Er ließ es zu. Hall in Tirol bei leidlich schönem Wetter. Lieber Wladimir, schwer war es für mich, zu lesen, wie es euch ergangen ist. Keiner meiner Lieben ist in diesen mörderischen Zeiten zu Tode gekommen. Ich überlebte das Arbeitslager Reichenau in Innsbruck nur knapp. Bis zum Ende des Krieges blieb ich versteckt und geduldet in Hall. Mein arisiertes Geschäft musste ich mir vor Gericht zurückerkämpfen. Langsam beginnt es wieder zu laufen. Die Kunden kommen wieder ins Kaufhaus Grünmandel. Die Guten, Aufrechten, werden bedient. die Mitläufer geduldet, die Übereifrigen der Tür verwiesen. Meine Eltern und die Brüder sind alle vor dem Krieg gestorben. Sie liegen in Uherský Brod, Wien und Innsbruck begraben. Die älteste Tochter, Betty, nach der teuren Mutter benannt, konnte als einzige dem Wahnsinn, der über Tirol gekommen war, entfliehen. Sie ist nach England. Erwachsen, dem Land entfremdet, kehrte sie zurück, wanderte nach Australien aus, wo sie nach einem langen Leben, begleitet von ihren drei Kindern, verstorben ist. Ihre Asche hat man in die Bucht von Melbourne gestreut. Der liebe Ludwig, der älteste Sohn, hat mir das Geschäft geführt. Er wollte es nie. Eigentlich wollte er Koch werden und sein eigenes Wirtshaus aufmachen. Er hat sich meinem Willen gebeugt. Vor seiner Pensionierung, im Urlaub auf Ischia, ist er einem Herzanfall erlegen. Er war ein lieber, guter Sohn. Sein Humor war ein wunderbarer. Das Geschäft übernahm dann der Otto, mein zweiter Sohn. Benannt habe ich ihn nach meinem geliebten Bruder. Textilhändler war er keiner. Sein Herz brannte für das Wort. Autor, Schauspieler, Komiker ist er geworden, sehr erfolgreich. Ihn trug man zu Grabe am Faschingsdienstag. Es war angemessen. Die Jüngste, Hertha. Meinem Hertale hatten der Krieg und die Jahre der Verfolgung am meisten zugesetzt. Sie hatte zu stottern begonnen. Hertha hing an den guten Erinnerungen. Die schlechten suchte sie zu vergessen. In den letzten Lebensjahren vergaß sie alles. Aber dass sie stets aufbewahrte, was ihr teuer war, auch deinen Brief, lieber Wladimir, konnte mein Enkelsohn, den ich nie kennengelernt habe, da ich Jahre vor seiner Geburt starb, deinen Sohn kontaktieren. Und so schließen sich die Kreise. Etwas Neues konnte beginnen. Ich umarme dich in Gedanken und sei... Sei herzlich gegrüßt, mein lieber Cousin. Lass dich umarmen. Hast du gut geschlafen? Ja, danke. Bin gestern sofort ins Bett. Der Flug und dann ein spätes Abendessen. Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Herrlich. Das bekommt man in Haifa so einfach nicht. Die kriegen die Panier nicht hin. Versteh das nicht. Du hast alles mit? Geld? Pass? Klar. Ich habe mir noch einmal die Route angesehen. Ich denke, wenn wir auf der Autobahn über Bratislava fahren, ist es sicher schneller als über das Marchfeld. Jetzt muss ich dir was zeigen. Da wirst du staunen. Es ist einfach fantastisch. Diese Navigations-App ist eine israelische Erfindung. Zeigt dir alle Abkürzungen, Baustellen, Staus im Voraus an. Hab mich verlaufen und es eingeschalten. Es hat mir eine Abkürzung gezeigt. Stell dir vor, durch einen privaten Hausdurchgang hat es mich geführt. Alles über Satelliten. Du verstehst? Fantastisch. Schreibübung Nummer 2. Heim. Vorname. Bedeutung: Leben. In der kabbalistischen Lehre wurde dieser Name nach dem Tod eines Kindes dem Nächstgeborenen gegeben. Viele Holocaust-Überlebende nahmen den Namen zusätzlich an. Weiters: L'chaim. Hebräischer Trinkspruch. Bedeutung: Auf das Leben. In Pressburg fuhren sie auf die Autobahn auf, die sie an die tschechische Grenze bringen würde. Der Jüngere wartete darauf, den richtigen Moment zu finden, seine Fragen zu stellen. Waren sie zumutbar? Er wartete. War schon lange nicht mehr in Bratislava. Aber dort stehen zu bleiben bringt nichts. Wir haben ein dichtes Programm. Das müssen wir ein andermal nachholen. Wie war euer Leben dort? Kannst du dich noch erinnern? Wir wohnten in der Altstadt. Schöne Wohnung. Nähe der Oper. Dorthin musste ich manchmal mit meinen Eltern gehen. Nicht freiwillig. Ich mochte das nicht. War total langweilig. In dieser Zeit habe ich eine Art Opernallergie entwickelt, die ich immer noch habe. Du verstehst. Mit meiner Frau habe ich mich darauf geeinigt, wenn in die Oper, dann nur Ballett. Da haben wir beide was davon. Sie kann die Musik und den Tanz genießen, ich die Beine der hübschen Mädchen. Wann hat es angefangen? Du meinst die Verfolgung? Ja. In der Slowakei später als in Österreich. 1942 begann die erste Jagd. Bis dahin haben wir uns nicht versteckt in Pressburg. Haben deine Eltern davon gewusst? Ja und nein. Wie kann ich das verstehen? Wenn man einen Blitz sieht und zu zählen beginnt, bis man den Donner hört, kann man ungefähr abschätzen, wie weit entfernt das Unwetter ist. In dem Fall ging das nicht. Es donnerte, aber man sah die Blitze nie. Eines Abends hat es an der Tür geklopft. Zwei Polizisten in Zivil haben uns aufgefordert, mitzukommen. Meine Mutter Bella hat eine Show abgezogen, hat eine Herzattacke simuliert. Sie war wirklich gut. Aber die Beamten blieben freundlich und haben geduldig gewartet, bis sie einsehen musste, dass es nichts nützt. Sie durfte ein paar Sachen zusammenpacken, dann hat man uns mitgenommen auf die Polizeistation. Dort haben wir gewartet, mitten in der Nacht. Und ich war zufrieden. Zufrieden? Weshalb? Nun, meine Eltern und meine Schwester waren bei mir. Auch die Großmutter, Onkel, Tanten und die Cousins. Aber am allerwichtigsten war, dass meine Mutter die Schachtel Nougat-Bonbons mitgenommen hatte. Ich war damals ja noch ein Kind, 7 Jahre alt. Und diese Bonbons bekam ich nur, wenn ich brav war. Sie waren etwas Besonderes. Jetzt konnte ich davon essen, so viel ich wollte. In der Früh haben sie uns überstellt in ein Sammellager neben der Stadt, bewacht von slowakischer Garde. Das waren keine Deutschen. Die kamen erst später. Wie lang wart ihr dort? 4 bis 5 Tage, dann eskortierte man uns zu einem Bahnhof. Mein Vater musste 2. Klasse-Tickets bis zur polnischen Grenze kaufen. Ich denke, erst dort stieg man in die Viehwaggons um. Aber bis dorthin sind die Transporte noch mit Zivilzügen erfolgt. Im Zug durfte man nur auf die Toilette gehen. Wir waren bewacht. So sind wir gesessen und haben uns gefragt, wohin die Reise geht. Damals wusste man noch nichts von Vernichtung. Wir haben gedacht, wir fahren irgendwo hin, um uns dort neu anzusiedeln. Nach einer gewissen Zeit kam einer der höchsten Kommandanten der slowakischen Gardisten, der auch Innenminister war, und hat durch einen Lautsprecher gebrüllt: Familie Grünmandel, herunter von dem Zug. Wir und noch eine andere Familie standen auf dem Bahnsteig. Dass wir gerettet wurden, war nur wegen dem Geld, das Freunde vom Vater organisiert hatten. Die Spende ging an die faschistische Partei. Geld, Schicksal und anständige Leute war das einzige Rezept. Hauptsächlich Schicksal, um diese Etappe zu überstehen. Wie ist es weitergegangen? Der Zug ist weggefahren. Ins Unendliche. Niemand hat überlebt. Das waren ca. 70% aller slowakischen Juden. Gefangen, deportiert. Alles auf einmal, in 2 Wochen. Ihr seid in der Wohnung geblieben? Meine Mutter, Bella, du weißt, wie Frauen sind, mit ihrem Bauchgefühl, hat dann beschlossen, dass wir uns verstecken. Sofort. Es wurden gefälschte Papiere besorgt. Schreibübung Nummer 4. Bella Budin, weiches B. Eine senkrechte Linie mit zwei Bäuchen. Zwei Kinder vor dem Krieg, zwei danach. Wladimir Budin, weiches B und weiches D. Wäre es hartes P und hartes T, wäre er im Internet nicht auffindbar gewesen. Das Suchergebnis hätte immer nach Russland geführt. Erinnerst du dich heim? Die Eltern hatten ein Sommerhäuschen an dem Fluss. Erinnerst du dich an den Geschmack der Stachelbeeren dort in dem Garten und an Mutters Ribiselkuchen mit dem herrlichen Zuckerschaum? Wir haben es geliebt, wenn wir dort waren. Haben fast nie gestritten. Dort vor dem Haus ist auch dieses Foto entstanden. Ich bin im weißen Sommerkleid, Puffärmel, Spitzensaum, Lackschüchen, weiße Socken und mit der Masche im Haar. Diese Masche war mein ganzer Stolz. Ich habe auf diesem Bild das breiteste Grinsen im Gesicht, das man sich vorstellen kann. Du hast dieses Foto in Haifa. Es ist eine der wenigen Aufnahmen von mir. Ich hatte diesen modernen Haarschnitt, einen Bubikopf und keine Zöpfe, wie sie sonst alle trugen. Die Masche steht senkrecht auf meiner linken Kopfhälfte in die Höhe. In dem Kleid sehe ich aus wie eine Geburtstagstorte oder wie ein Engelchen, das man sich auf den Weihnachtsbaum hängt. Findest du nicht? Nun gut, ich will dich nicht länger stören, dir in deinem Kopf herumgeistern. Ihr erreicht ja bald das erste Ziel eurer Reise, Uherskibrod. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Friedhof so groß ist. Lieber Cousin, ich kann nur hoffen, es gibt einen Anhaltspunkt, wo sich die Gräber befinden. Nicht den blassesten Schimmer, leider. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit den Grabsteinen, die noch stehen. Die umgefallenen, überwucherten lassen wir mal aus. Es muss eine große jüdische Gemeinde gewesen sein. Ich lese hier Familie Kohn. Interessant, meine Großmutter Katharina, Hermanns Frau, war eine geborene Kohn. Sie stammt aus Uherskibrod. Das heißt, beide Brüder haben ihre Frauen hier kennengelernt. Ja, sieht so aus. Nur, dass Leopold hier geblieben ist. Uherskibrod ist heil nicht unendlich. Es liegt auf einem Hügel und teilt sich in eine obere und untere Stadt mit einem Fluss davor. Vielleicht hat sich mein Großvater deswegen in Hall angesiedelt. Weißt du, was Leopold hier gearbeitet hat? Ich glaube, die Eltern seiner Frau Betty hatten ein Gasthaus. Die Grünmandel in Gbeli hatten auch eins. Jakob, der Vater der Brüder, betrieb eine Art Poststation. Später kaufte er Land und gründete eine Ziegelfabrik, die später Hermann übernahm. Es gab also Grünmandelziegel. In Bailey? Ja, der halbe Ort ist damit gebaut. Achtung, hier liegt ein Grabstein. Pass auf und fall mir nicht hin. Das Unkraut steht sehr hoch. Schade, dass es keinen Anhaltspunkt gibt, wo der Stein stehen könnte. Du hast recht. Das wird sich heute nicht ausgehen. Ich werde noch einmal herkommen müssen. Ich bleib hier stehen, wenn es dir recht ist. Das Terrain ist mir zu unsicher. Will mir nichts brechen oder gar vom Grabstein meines Großonkels erschlagen werden. Ich habe was gefunden. Netti und Ignaz Fuchs liegen hier. Und wer soll das sein? Die Eltern von Betty, Leopolds Frau. Okay, schon mal gut. Links und rechts stehen fremde Namen auf den Steinen. Geh in die nächste Reihe vor den Fuchs. Und? Ist da was? Ja. Da sind Ludwig, Alfreds Bruder und seine Mutter Betty. Sehr gut, mein Lieber. Ich hoffe, dass wir bald was essen gehen. Mein Blutzucker ist im Keller. Und jetzt Probier mal noch eine Reihe vor Betty. Ja, du hast recht. Da ist der Grabstein Leopolds. Fantastisch. Komm, mach deine Fotos und lass uns endlich gehen. Was machst du jetzt noch? Ich lege noch ein paar Kieselsteine aufs Grab. Hab welche aus Hall mitgebracht. Verstehe. Ich gehe mal schon zum Auto, mein Lieber. Oh Gott, was macht der denn? Hat er mir nicht im Auto erzählt, er wäre Atheist? Das Essen war herrlich. Ja, ausgezeichnetes Gasthaus. Und schön gelegen, mitten im Wald. Das Waldhaus. Was war damit? Ich habe dir ja erzählt, dass 1944 die Jagd auf die Juden in der Slowakei noch schrecklicher geworden war. Verstecken war die einzige Möglichkeit, nicht erwischt zu werden. Das bedeutete zum Beispiel, den ganzen Tag mit dem Taxi in Pressburg herumzufahren, wissend, dass man die nicht kontrollierte. Oder man saß in einem Café oder Restaurant, bis es Abend wurde. Wir teilten uns auf. Meine Eltern sagten uns Kindern nicht, wo sie sich versteckten, als Schutz, falls wir erwischt würden. So konnten wir es nicht ausplaudern. Das Leben folgte einer anderen Logik damals. Uns Kinder brachte man in einem Haus unter. Was war das für ein Haus? Es war in der Nähe Pressburgs. Ich war dort mit meiner Schwester, Onkel, Tante und den Cousins. Es war mitten in einem Wald, da versteckten sich bestimmt 30 bis 40 Juden. Gegen volle Bezahlung, versteht sich. Ringsherum ein riesiger Zaun, circa 4 Meter hoch, oben Stacheldraht. Um das Haus ließ man Hühner und Enten frei laufen. Falls jemand Fremder kam, würden die Tiere Krach machen. Die Idee war, wer kontrolliert schon ein Haus mitten im Wald? Naiv, rückblickend betrachtet. Nach einigen Tagen bekam ich große Sehnsucht nach meiner Mutter. Natürlich hat man mich nicht weggelassen und ich konnte auch nicht hinausgehen. Was hast du gemacht? Frühmorgens, im Pyjama, schlich ich aus dem Haus. Es war ganz ruhig, alle haben geschlafen. Ich habe eine junge Ente genommen, sie über den Zaun geschmissen und mich neben dem Eingangstor versteckt. Das Tier hat sich durch den Wurf verletzt und zu quaken begonnen. Die Inhaber haben das natürlich gehört, das Tor aufgemacht, um die Ente zu fangen. Das war meine Gelegenheit. Ich lief weg. Er hat eine Ente über den Zaun geworfen, wollte zu seiner Mutter und schmiss die Ente in hohem Bogen darüber. Er war 9 Jahre alt und warf eine Ente über den Zaun. Peter und der Wolf, denke ich mir, und summt das Leitmotiv. Ich wusste nicht, wo meine Eltern waren. So bin ich nach Pressburg und habe angefangen, Bekannte zu fragen. Im Pyjama? Ja, muss surreal ausgesehen haben. Meine Mutter versteckte sich in der Werkstatt eines befreundeten Architekten. Irgendwann bin ich auch bei ihm gelandet. Er war zufällig auf der Straße, vor seinem Atelier. Herr Schwarz, wissen Sie, wo meine Mutter ist, habe ich ihn gefragt. Er war misstrauisch. Dachte, ich sei ein Lockvogel der Gestapo und würde ihn in eine Falle locken. Bleib da stehen und sprich kein Wort, sagt er zu mir. Und so blieb ich stehen, auf der Straße, mehr als eine Stunde. Ich wollte schon gehen, als er mich schließlich doch in die Werkstatt ließ. Zu meiner großen Freude war meine Mutter dort. Während ich auf der Straße wartete, war sie die ganze Zeit nur 1 Meter entfernt hinter einem Vorhang des Atelierfensters gestanden. Durch den Spalt im Vorhang betrachtete sie das Kind. Ihr Kind. Wie es im Pyjama auf der Straße steht. Menschen gehen daran vorüber. Beachteten es nicht. Es steht ganz ruhig. Es schien zu warten. Eigentlich hätte es auffallen müssen. Eigentlich hätte irgendjemand fragen müssen, was machst du da? Hast du deine Eltern verloren? Aber in diesen Zeiten lief jeder sein eigenes Leben zu retten. Da fiel ein Kind im Pyjama nicht auf. Es gab Schlimmeres. Wir blieben eine Nacht im Atelier. Dann hat meine Mutter die Johanna gebeten, auch meine Schwester aus diesem Haus im Wald zu holen. Das war ein großes Glück, denn kurz darauf wurden alle in dem Haus verhaftet und deportiert. Mein Onkel, die Tante, die Cousins inklusive. Wer war Johanna? Johanna Budin war seit 1939 unser Kindermädchen. Sie hat euch gerettet. Geboren war sie in Wien. Sie konnte schießen, besaß eine Pistole und bereiste als junge Frau die halbe Welt. Im Amazonas hat sie einen schwarzen Jaguar erlegt und dann mit den Indianern Kaffee getrunken. Du hast diese Geschichte geliebt vor dem Schlafengehen. Du mochtest auch ihre Geschichte vom Rotkäppchen, wie es sich nicht fressen ließ vom Wolf, wie Rotkäppchen ihn, laut Johanna, K.O. schlug, ihm die Großmutter mit einer Schere aus dem Leib schnitt, Steine hineinlegte, wieder zunähte, um ihn dann eigenhändig in den Brunnen zu werfen, den bösen Wolf. Johanna war eine kluge, starke Frau. Sie wusste, im deutschen Märchenwald hatten die Wölfe die Macht übernommen, bestimmten den Lauf der Dinge. Schnüffelnd, jagend, fressend, reviermarkierend, überall braune Losung absetzend, in die man heute noch steigt, die einem an den Schuhsohlen klebt, übelriechend. Sie hat uns davor gewarnt. Geht nicht alleine in den Wald. Sie hat es uns verboten. Dort sind die Wölfe. Sie schnuppern nach den Kindern. Wo sind sie? Wo? Wo? Johanna nahm uns Kinder und mietete eine kleine Wohnung in einem Dorf nahe bei Pressburg. Sie hat uns als ihre Kinder ausgegeben. Hat gesagt, dass sie wegen der Bombenangriffe die Stadt verlassen hat. Das ging ganz gut. Vom Juni bis 22. September. An dem Tag entschied sich Johanna, da diese Unterkunft sicher schien, unsere Eltern nachzuholen. Sie versprach, am frühen Abend mit ihnen zurückzukommen. Kaum war sie weg, stritt ich mich mit meiner älteren Schwester. Ich wollte mit den Nachbarskindern spielen, in den Wäldern rund ums Dorf. Im Wald spielen geht nicht. Das sind die Wölfe. Meine Schwester verbot es mir. Sie wollte, dass ich bei ihr bleibe, um auf Mama und Papa zu warten. Ich ließ mir die Bevormundung nicht gefallen und haute einfach ab. Bevor die Eltern nicht da sind, brauchst du erst gar nicht mehr kommen, schrie sie mir nach. Ich knallte die Tür hinter mir zu. Kaum warst du weg, klopfte es an der Tür. Ich öffnete, weil ich dachte, du wärst es. Es war die Gestapo gekommen, um uns zu verhaften. Die wussten von dir und warteten den ganzen Tag, während du draußen spieltest. Ich wartete mit ihnen. Irgendwann hatten sie genug davon. Ich bin exakt zurückgekommen in dem Moment, als sie meine Schwester abführten. Auf dem gleichen Trottoir bin ich meiner Schwester begegnet, gefolgt von den zwei Männern. Habe ihr nicht Hallo gesagt, war immer noch böse auf sie. Gerti hat das verstanden und auch nichts gesagt. Da haben sich unsere Wege ein letztes Mal gekreuzt. Ja. Ich habe verstanden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich war, dass sie keinen Verdacht geschöpft haben. Du mit deinem zerzausten Haar und deinen schmutzigen Füßchen. Kleiner Sturschädel, hast geschmollt. Ich hab gelacht und geweint gleichzeitig. Erleichtert und wissend, es war vorbei. Überstanden. Leb wohl. Ein dummer Streit war der Grund, warum ich lebe. Eine halbe Stunde später sind meine Eltern gekommen. Sie haben sofort verstanden, was passiert war. Wir sind in den Wald gegangen, uns zu verstecken. Da hat sich mein Vater entschieden, zurückzugehen in den Ort, in dem er geboren war, nach Gbeli. Aber das sind 80 Kilometer. Zu Fuß, ein Ding der Unmöglichkeit. Was habt ihr gemacht? Lieber Cousin, ich muss mich ein bisschen erholen. Das Autofahren, die Erinnerungen, das viele Deutsch reden, strengt mich an. Ich werde ein kleines Nickerchen machen, bis wir in Bailey ankommen. Ich habe gehofft. Die Uhr ging tick, tack, tick. Ich wusste, wann du zurückkommen würdest. Ich verhielt mich ruhig, blieb schweigsam. Die Wölfe hatten Kreide gefressen, mich gefragt, wo du dich versteckst. Hab ihnen gesagt, dass es sinnlos wäre, auf dich zu warten. Du wärst schon längst über alle Berge. Zuerst haben sie mich belächelt, dann rann ihnen das Lächeln aus den Fratzen. Dick. Tack. Kleines Paulchen, mein liebes, nettes Wesen, traurig sind diese meine Zeiten, dass ich ohne dich leben muss, du kleines, nettes Wesen. Wir werden wieder zusammenspielen. Ich werde dich umarmen, da du so schön, nett und kraushaarig bist. Ich habe geschwiegen, gehofft, dass du nicht zurückkommst. Ich wusste, du bist ein Sturschädel. Darauf konnte ich mich verlassen. Schreibübung Nummer 5. Die sieben Plagen einer Endzeit. Sieben Todsünden. Die sieben Geißlein. Eins fraß der Wolf im Stiegenhaus. Eins fing er in der Gasse draus. Eins in dem Park. Eins am Balkon. Eins im Geschäft, es lief davon. Ein Sprung, ein Biss, es war schon klar, er fraß es auf mit Haut und Haar. Der siebte? Ja, wo war es nur? Es steckte in der Pendeluhr. Warum hast du dich nicht in der Pendeluhr versteckt, Gerti? Damit dich der Wolf nicht frisst. Dort bin ich immer noch, gefangen in Zeit. Du bist zu meiner Pendeluhr geworden, ich ein Teil deiner Zeit. Solange dein Herz schlägt, werd ich sein. Erinnerung, tick, tack, poch, poch, tick, tack. Aber ich will dir nicht länger in deinen Träumen herumgeistern. Ihr seid in Gbeli angekommen. Guten Morgen, lieber Cousin. Ich hoffe, du bist ausgeschlafen. Ich zeige dir jetzt hier das Ursprungshaus der Familie Grünmantel. 1750 erstmals urkundlich erwähnt. Aus der Poststation ist ein Fitnesscenter geworden. Junge Mädchen springen jetzt dort auf Trampoline, wo einst Pferde untergestellt waren. Hier, die Grünmandel-Ziegelfabrik, nicht mehr in Betrieb, verfällt zu rotem Staub. Entdecke einen Grünmandelziegel im Schutthaufen. Entwende ihn. Eingravierte Initialen. H.G. für Hermann Grünmandel. Heims Großvater. Beide Deutungen der Gravur zulässig. Hier siehst du das städtische Kulturzentrum. Kommunistischer Prunkbau. Ortszentrum. Plastikblumen im Festsaal. Verfällt nicht, weil Stahlbeton. Stadtmuseum Gbeli. Ausgestellt wird das alte Gbeli. Bäuerliches Leben, flachswebende Frauen. Kein jüdisches Leben. Wegretuschiert. Sozialistischer Charme längst vergangener Tage. Jüdischer Friedhof Gbeli, mitten im Wald. Nur mehr zwei stehende Grabsteine. Die Restaurierung wurde von mir in Auftrag gegeben und bezahlt. Avram und sein Sohn Jakob Grünmandl, von einer Betonmauer umgeben, um sie zu schützen. Vor Wölfen? Nein, vor Grabräubern. Sie suchen nach Wertgegenständen, haben den Friedhof devastiert. Nein, lieber Cousin, das waren keine Grabräuber. Es waren Genossen. Eine vom kommunistischen Staat geduldete Aktion, um nach dem Krieg die Mitschuld am Genozid zu verschleiern, die Spuren zu verwischen. Aber das, denke ich mir nur, das werde ich dir nicht sagen. Die Verwüstung des Friedhofs in Gbeli ist dokumentiert. Will dir nicht wehtun. Besten Dank, lieber Cousin. Hier, siehst du, das Bahnwärterhäuschen war unser erster Unterschlupf im Ort. Wie seid ihr hierher gekommen? Mit dem Zug? Ja, aber keinem gewöhnlichen. Nachdem Gerti verhaftet worden war, beschloss mein Vater, nach Gbeli zu flüchten. Auf dem Gleis stand ein Lastzug. Mein Vater fragte den Lokomotivführer, wohin er fährt. Und er sagt nach Kutin. Das liegt circa 12 Kilometer von Gbeli entfernt. Er bezahlte ihn, wir stiegen in die Führerkabine der Lok und los ging es. Kutin erreichten wir um 12 in der Nacht. Vor dem Bahnhof sind wir aus dem Zug und über Schleichwege nach Gbeli gekommen. Ich erinnere mich, es hat geregnet. Mein Vater kannte den Bahnhofswärter im Ort und so sind wir als erstes dorthin. Später sind wir in einem Bauernhaus untergekommen und bis zum Ende des Krieges dort geblieben. Die Tochter der Familie wirst du heute beim Mittagessen kennenlernen. Den jetzigen Bürgermeister auch. Sind sehr liebe Leute. Ich darf dir vorstellen, den Bürgermeister und seinen Kulturstadtrat. Vor dem großen gedeckten Tisch in dem Gasthaus schüttle ich beiden Männern die Hand. Chaim erklärt ihnen kurz unsere familiären Bande. Dann umarmt er eine Frau. Das ist Annika Jurkowitschs Tochter Eva und ihr Mann. Ihre Mutter Annika hat uns damals aufgenommen in ihrem Haus. Wir hatten ein eigenes Zimmer dort. Als Versteck wurde eine zusätzliche Wand eingezogen, in die wir flüchten konnten, wenn Deutsche kamen. Das Schlupfloch wurde mit einem Marienbild abgehängt. Nazarener, sehr kitschig das Bild, aber wirksame Camouflage. Bis die Russen gekommen sind, die haben das Loch entdeckt und eine Handgranate hineingeschmissen. Wir waren nicht drin, aber unsere Sachen wurden dadurch leider zerstört. Die hintere Wand ging zum Stall und ist durch die Explosion auf eine Kuh gestürzt. Das Tier musste notgeschlachtet werden. Aber so konnte man die Befreiung mit Rindsbraten und Würsten feiern. So, lieber Cousin, nimm Platz und lass uns mal was essen. Ich platzierte mich am oberen Ende des Tisches. Der Kulturstadtrat setzte sich neben mich. Slabo sprach überraschenderweise Deutsch und begann von seinen Tätigkeiten zu erzählen. Radtourismus sei Gbelis große Zukunft, ließ er mich wissen. Er würde im Sommer hauptsächlich das Rahmenprogramm für die Touristen machen. Chaim saß seitlich von mir, flankiert von Herrn und Frau Jankovic. Er schien glücklich. Sprach Slowakisch, unterhielt Ehepaar und Bürgermeister, der ihm gegenüber saß. Das Essen wurde serviert. Frau Jankovic hörte Chaim zu, lächelte ab und zu. Dennoch wirkte sie bedrückt. Oder war es Rührung über das Wiedersehen? Ich aß mein Schnitzel. Mir gegenüber an der Wand hing ein Flachbildschirm, ziemlich hoch im Raum platziert. Eine Dokumentation war zu sehen. Tonlose Schwarz-Weiß-Bilder, unterbrochen von bunten Werbeeinschaltungen. History Channel konnte ich lesen. irgendetwas über den Zweiten Weltkrieg lief. Gewisse Sequenzen wiederholten sich nach jeder Werbeeinschaltung. Zum Beispiel Bomben, die abgeworfen wurden. Je länger ich hinschaute, umso klarer wurde es, worum es in dem Film ging. Das Thema war die Deutsche Reichsbahn. Karten wurden gezeigt, Züge, die abfuhren, Streckenverläufe. Dann tauchte der Leitwolf auf, brüllend, bellend, Wahnsinn in den Augen, zähnefletschend, wild gestikulierend. Sein Rudel hob die Rute, jaulte vor Begeisterung. Heul, heul, heul. Ich sah zu Chaim. Er hatte den Bildschirm nicht bemerkt. Außer mir schien niemand wahrzunehmen, was gerade geschah. Der Rudelführer inspizierte einen beflaggten Bahnhof. Der Rudelführer winkte aus einem fahrenden Zug. Das begeisterte Wolfspack winkte hinterher. Was soll ich machen? Soll ich die Kellnerin bitten, den Fernseher abzuschalten? Wie denn? Ich spreche kein Slowakisch. Wenn sie mich falsch versteht, dreht sie den Ton an. Slabo, der Kulturstadtrat, war auf die Toilette verschwunden. In dieser surrealen Situation geriet ich in eine Art Schockstarre. Über uns schwebte der Massenmörder, neben mir ein glücklicher Chaim. Viehwaggons tauchten auf. Streckenverläufe und Routenendpunkte wurden in der animierten Grafik präsentiert. Ravensbrück, Auschwitz, Sobibor. Der Bürgermeister ließ Chaim mit einem Trinkspruch hochleben. Ich sah hilfesuchend zu Frau Jankovic. Sie verstand. Wortlos erhob sie sich und sprach kurz mit der Kellnerin. Der Bildschirm wurde schwarz. Frau Jankovic setzte sich wieder neben Chaim und wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Herr Jankovic berührte kurz ihre Schulter. Sie lächelte. Slabo kam von der Toilette zurück und fragte mich, ob er etwas versäumt hätte. Ich sagte, nein. Winter. Wenn der Winter kommt, werden wir Schlittschuh laufen, Skifahren lernen, bei den Eltern prahlen. Es war. Es war gewiss so. War es wirklich so? So war es. So muss es gewesen sein. War es so? Es war, wie es war. War es nicht so? Es war einmal. Zwei schöne, aber nicht ganz unanstrengende Tage, mein lieber Cousin. Muss ich dir recht geben? Ich danke dir, dass du mir das alles gezeigt hast. Darf ich dich was fragen? Wenn ich die Antwort weiß, gern. Wie geht es dir, wenn du heute auf diese Ideologie triffst? Ob im Blätterwald der Zeitungen oder im Fernsehen, du wirst es immer finden. Politiker treten nach wie vor gern in diese Scheiße. Was kümmert es mich? Mein Vater hat einmal zu mir gesagt, diese Krankheit kann einen jeden befallen, wie Kopfläuse. Er könne nichts dafür, wenn einer Kopfläuse hat. Es ginge ihn nichts an. Wie war dein Vater? Ernst. Als Komiker? Ja. Privat ernst. Auf der Bühne so ernst, dass es komisch wurde. Lass dich umarmen, lieber Cousin. Leb wohl. Und wir telefonieren nächste Woche. Bis dahin, bleib mir schön brav. Ich sah Chaim durch die Hotellobby gehen und dachte mir, ich habe nach Grabsteinen gesucht und Leben gefunden. Chaim. Während sich in Wien die Wege der beiden Männer trennten, legte sich mehr als 100 Kilometer weit die Nacht über den Friedhof von Uherský Brod. Von oben betrachtet sah es so aus, als würde dunkle Tinte über dieses Blatt Papier fließen. Die Schatten der Grabsteine und die Konturen der dort wuchernden Pflanzen verschmolzen ineinander. Was den zwei Besuchern entgangen war, was sie nicht wissen konnten, war der Umstand, dass zwischen den Steinen auch Nachtkerzen wucherten. bei Tage eine unscheinbare, fast hässlich zu bezeichnende Pflanze. Aber kaum kroch die Nacht über das Gräberfeld, begann ein sonderbares Schauspiel, ein stilles, sanftes, dem Ort angemessenes Spektakel. Die Blüten der Nachtkerzen öffneten sich mit großer Geschwindigkeit. Wie in einem Zeitraffer sprangen sie auf. Die Pflanzen erzitterten bei diesem Vorgang. Nicht alle entfalteten sich zu gleicher Zeit. Jede Blüte hatte ihren eigenen kleinen Auftritt. Eine Blüte zwischen den Kohns, eine zwischen den Grünmandels, eine zwischen den Fuchs. Sie schimmern dort blassgelb in der Nacht. Sie leuchten wie die Sterne am Firmament einer Kinderzeichnung. Sie schimmerten und leuchteten wie die Sterne in den dunklen Viehwaggons, die ins Unendliche fuhren. Uherský Brod. Hörspiel von Florian Grünmandl. Die Personen und ihre Darsteller: Schwester Julia Gschnitzer, Bruder Joachim Bismayer, ich Helmut A. Häusler. Tontechnik und Schnitt Michael Mangwett, Regie Martin Seiler. Eine Produktion aus dem ORF-Landesstudio Tirol 2019. Otto Grünmandls Hörspiele, Gedichte, Kurzprosa und Romane sind im Heimon Verlag erhältlich. Nächste Woche um 14 Uhr können Sie das Hörspiel Das Liebeskonzil, eine Himmelstragödie in 5 Aufzügen von dem deutschen Schriftsteller Oskar Panizza hören. Die Kritik am Klerus und an der Religion kam 1894, dem Jahr der Veröffentlichung, nicht gut an. Gar nicht gut. Das satirische Drama wurde sofort verboten und Oskar Panizza zu einem Jahr Einzelhaft verurteilt. Nach der Haft emigrierte er über die Schweiz nach Frankreich. Vom Gefängnis gezeichnet, litt er unter Depressionen, Halluzinationen und Verfolgungswahn und starb 1921 in einem Sanatorium. Auf Ö1 hören Sie das Liebeskonzil, bearbeitet und interpretiert vom österreichischen Schauspieler Wolfram Berger. Das Liebeskonzil, eine Himmelstragödie in 5 Aufzügen von Oskar Panizza mit Wolfram Berger. Also mit mir. Die Personen und ihre Darsteller sind Gottvater, Christus, Maria, der Teufel, das Weib, ein Cherubim, erster, zweiter und dritter Engel, alles ich. Der Heilige Geist, Erzengel, Amoretten, Maria Magdalena, Tiere, Fratzen, Gestalten aus dem Totenreich, Helena, Eloise, Agrippina, Salome, alles ich. Rodrigo Borgia, Alexander der VI., Papst, die Kinder des Papstes, Girolama Borgia, Isabella Borgia, Pierluigi Borgia, Don Giovanni Borgia, Cesare Borgia, Donna Lucrezia Borgia, alles ich, Laura Borgia, Giovanni Borgia, des Papstes Mätressen Vanozza und Giulia Farnese, Neffen des Papstes, Vertraute des Papstes, ein Priester, ein deutscher Schulmeister, erster, zweiter, dritter Edelmann, geistliche Würdenträger, päpstliche Hofbeamte, alles ich, Gesandte, römische Damen, Kavaliere, Kurtisanen, Schauspieler, Sänger, Kämpfer, Soldaten, Volk, alles ich. Das Liebeskonzil von Oskar Panizza. Nächsten Samstag um 14 Uhr im Ö1 Hörspiel. Weitere Informationen über unser Hörspielangebot finden Sie auf der Ö1 Webseite.